Neuseeland ist weit weg, aus europäischer Sicht. Die Inseln liegen am anderen Ende der Welt. Dennoch kennt man Popmusik von dort auch hier. Es waren vor allem zwei Bands, deren Platten sich bei uns sehr gut verkauften und die regelmäßig zu Konzerten anreisten. In diesen beiden Bands waren zwei Brüder die jeweils nominierenden Köpfe, Neil und Tim Finn. So war es nur eine Frage der Zeit, bis die beiden begannen, Musik unter ihrem Familiennamen zu produzieren. Thomas Elbern nahm das neue gemeinsame Album der Finn Brothers zum Anlass, mit den zwei Brüdern Neil und Tim zu sprechen. Weather With You war der Sommerhit des Jahres 1992. Es war das erste Mal, dass einem größeren Publikum der Name Crowded House geläufig war, denn ihr Hit lief auf Radiostationen rauf und runter. Hinter dem Lied steckten zwei Songschreiber, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Finn-Brüder Neil und Tim aus Neuseeland. Die beiden hatten vor dem Erscheinen von Weather With You schon eine bewegte Geschichte hinter sich. Tim Finn mit seiner Gruppe Split Ends, bei der am Ende auch sein Bruder Neil mitwirkte, und ebenfalls Neil Finn mit seiner Band Crowded House. Die gründete er 1986 und in deren Besetzungsliste tauchte auf einmal Bruder Neil auf. Mittlerweile gibt es das zweite Soloalbum der Finn Brothers, Everyone Is Here. Warum kam das Ganze nicht unter Crowded House heraus, deren kreativer Nukleus die beiden Finn-Brüder? Neil Finn wiegelt ab. We could have Wir hätten das Ganze von vornherein Crowded House nennen können, aber es hätte der Wahrheit nicht entsprochen. Der Name wäre vielleicht bekannter gewesen, aber es hätte nicht viel Sinn gemacht. Wir sind die Finn Brothers und nicht Crowded House. Unsere alten Bandmitglieder Nick Seymour und Paul Hester sind nicht mehr dabei. Von daher haben wir es gelassen. Paul Hester on this record. I believe a band is a band, so let that be. Bevor die beiden Brüder Neil und Tim im Laufe der Jahre zum eigentlichen Kern Finn Brothers zusammengeschmolzen sind, gab es Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung. Es scheint ein Konkurrenzverhalten zu herrschen, das hier und da schon einmal außer Kontrolle geriet. Von Rivalitäten, sogar von Prügeleien hinter der Bühne wurde gemunkelt. Kein Wunder, 1977 holte Tim Finn seinen Bruder als Gitarristen in seine Band Split Enz, die gerade in Neuseeland und Australien auf eine Fangemeinde zählen konnte. 3 Jahre später schrieb Neil Finn mit I Got You den größten Hit der Gruppe. Nicht gerade ein Schub für das Ego von Tim Finn, der die Band Mitte der 70er aus dem Nichts aufgebaut hatte und dem der jüngere Bruder auf einmal zeigte, wie man wirklich erfolgreich sein kann. Heute scheinen ihre Differenzen längst Vergangenheit zu sein. Inevitably there's competition between us. Klar gibt es so etwas wie ein Konkurrenzverhalten unter uns. Aber das ist nicht der Hauptaspekt unserer Beziehung, sagt Neil Finn. Wir können ganz gut miteinander arbeiten. Sollte so etwas wie Konkurrenzverhalten da sein, dann hat das unserer Musik eher genutzt als geschadet. Aber es gibt auf diesem Planeten wohl keine 2 Brüder, die nicht irgendwo um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern ringen. Das ist wohl ganz normal so. Die Tatsache, dass wir zusammenarbeiten, beweist, dass wir irgendwie eine gute Beziehung zueinander haben, sagt Tim Finn. Es ist keine Quälerei, jeden Tag mit meinem Bruder zu arbeiten und zusammen zu sein. Das gemeinsame Schreiben von Songs klappt sehr gut. Es ist so etwas wie ein kreativer Funke zwischen uns. Nenn es Konkurrenzverhalten oder nicht. Wenn wir uns zu sehr auf den Wecker gehen, verdrücken wir uns halt eine Zeit und kommen uns nicht in die Quere. Im Großen und Ganzen ist es recht produktiv und positiv. Can you feel it? I can see it. Mittlerweile sind die beiden Finn-Brüder Familienväter jenseits der 40 und alles andere als Rebellen. Ihre Passion sind eingängige Harmonien, mehrstimmige Gesänge und akustische Songs. Im Trend zu sein war nie die Stärke der Finn-Brüder, es sei denn, der Trend schaute gerade mal vorbei. Gerade in Zeiten, in denen die akustische Musik wieder auflebt, sind sie auch wieder gefragt. Denn schließlich können die beiden auf einen reichhaltigen Fundus von Songs aus einer langen Karriere zurückgreifen. Die beiden scheinen eh einer Ära zu entspringen, wo amerikanische Stars wie Crosby, Stills, Nash & Young noch einem größeren Publikum bekannt waren und wo es wichtiger war, schöne, eingängige Songs anstatt ein teures Video für einen Musiksender zu produzieren. Kein Wunder, dass die Finn Brothers gerade bei ihren Live-Konzerten verstehen, das Publikum mit einfachen Tricks zu begeistern. I love it when they sing. They're very good singers, the audience. Ich mag, wenn das Publikum singt. Ich habe den Verdacht, dass unser Publikum sogar ziemlich gut singen kann. Es gab diesen tollen Moment während unserer letzten Tour in San Francisco. Ich gab dem Publikum eine Melodie vor und die sangen am Ende wie ein richtiger Chor. Absolut saubere Intonation. Unser Publikum, das sind echt gute Sänger. It was no out of tuneness. It was just all beautifully in tune. So yeah, we have our audience for some reason. They're good singers. Ob es an den eingängigen Refrains oder der sparsamen Instrumentierung liegt, Fans von Crowded House mögen auch die Beatles und Beach Boys. Und es gibt immer noch genug davon, um beispielsweise die ehrwürdige Royal Albert Hall in London zu füllen. Das geplante Finn Brothers Konzert im März diesen Jahres ist hier schon ausverkauft und die Zusatzshow schon geplant. Und auch eine lang überfällige Deutschlandtour für April ist geplant. Dennoch ist ein schöner Spielort noch lange kein Garant für ein tolles Live-Konzert. Jeder Auftritt hat Überraschungen, wie uns Neil Finn berichtet. Any night has the potential to be the best night. It really depends on whether we play well. Jede Nacht, jedes Konzert kann das Tollste werden. Es hat damit zu tun, ob wir gut sind und ob wir an einem Freitag oder einem Sonntag spielen. Gute Shows können einen wirklich glücklich machen. Manchmal hat man allerdings besonders hohe Erwartungen und wird einfach nur enttäuscht. Man muss sehr für den Moment leben. Wäre bei uns alles geplant und vorhersehbar, hätten wir wohl am Touren weniger Spaß. If everything was planned and plotted, I would think that would make touring more flat and less enjoyable. Bye. beiden Finn-Brüder haben eine besondere Verbindung zu Los Angeles. Hier entstanden einige Crowded House-Alben und sogar der Bandname wurde dort ersonnen. Crowded House, was so viel wie volles Haus bedeutet, rührt aus einer Zeit, in der die Bandmitglieder in L.A. auf engstem Raum lebten. Diese Zeiten sind längst vorbei, doch die Affinität zu der Stadt und ihrer Infrastruktur aus Tonstudios, Top-Produzenten und Musikern ist geblieben. Während die USA im Irak Krieg führte, produzierten die Finn Brothers ihr aktuelles Album in der kalifornischen Metropole. Wie war es unter diesen Umständen im Land von Bush und Medienpropaganda? Well, going to Los Angeles, I mean, we know Los Angeles quite well. We've been there many times and there's a community of musicians. Wir kennen Los Angeles ganz gut, weil wir oft da waren. Wir kriegen von dieser Welt immer die Musiker und Produzenten mit, die recht sensible und kreative Zeitgenossen sind. Keiner redet über Politik, alle haben nur Musik im Kopf. Für mich sind das in erster Linie Menschen und dann erst Amerikaner. Aus der Politik halten sie sich eh gerne raus, wie uns Tim Finn verrät. In terms of the lyrics, it's not like we specifically will write about incidents that are happening in the world, but es geht in unseren Texten nicht um spezielle Ereignisse in der Welt, aber die Angst und die Spannung, die umgehen, beeinflussen uns als Künstler schon. Wir haben allerdings immer schon mehr nach innen geschaut, um unsere eigenen Bilder und Symbole zu verstehen. Dazu muss man sich allerdings eher von der Welt abwenden. Seem true, like get away from the world almost, turn your back on it a bit, you know. Gerade seit dem Erfolg der Filmtrilogie Herr der Ringe steht Neuseeland wieder im Rampenlicht, wenn es um mystische Landschaften und paradiesische Naturschönheiten geht. Die erfolgreiche Verfilmung des Romans von Tolkien wurde in Neuseeland gedreht und bedient sich seiner atemberaubenden natürlichen Kulisse. Kein Wunder, dass nun mehr und mehr Touristen in dieses Land kommen, um beispielsweise zu sehen, wo die Hauptdarsteller aus Herr der Ringe, die niedlichen Hobbits, gelebt haben sollen. I think it has, you know, there are groups of people, tour parties and, you know, people that go through and visit all the sites like Hobbit Town and, you know. Seitdem kommen schon mehr Reisegruppen, die sich zum Beispiel das Dorf der Hobbits anschauen und auch andere Originalschauplätze des Films erleben wollen, sagt Tim Finn. Es ist jetzt vielen bewusst, dass Neuseeland schöne Landschaften zu bieten hat. Die Deutschen kommen allerdings schon viel länger. Der deutsche Rucksacktourist ist in Neuseeland schon fast ein Standard. Ich glaube, sie haben Neuseeland als eine Art natürliches Paradies entdeckt. Es gibt dort Städte mit Problemen wie überall auch, aber Herr der Ringe hat eher den Aspekt mit den Naturschönheiten bestärkt. It has cities and it has problems too, but there is beautiful stuff there and Lord of the Rings has drawn attention to that again, yeah. Walking down the aisle, I was thinking about what I had. Well, I mean, the song is more of a it's like the idea that, you know, you can be home and still feel homesick. Hinter dem Song steckt die Idee, dass du zu Hause ebenso Heimweh bekommen kannst, weil dir einfach nichts mehr bekannt vorkommt. Es hat nichts damit zu tun, weit weg von zu Hause zu sein, sondern sich daheim nicht wie daheim zu fühlen. Michael Moore hat das in einem seiner Bücher beschrieben. Du lebst zu Hause, aber es fühlt sich nicht mehr so an. Ich habe ein Buch called Dude, Where's My Country? It's exactly that. You're already there, but it doesn't feel like it. Tim Finn über den gerade gehörten Song Homesick. Die Antwort ist typisch für die Weltsicht der Brüder. Nichts ist einfach und da, wo die beiden leben, scheint eben auch nicht das Paradies auf Erden zu sein. Tim Finn führt weiter aus. Du kannst dieses Gefühl haben, wenn du im Supermarkt oder im Einkaufscenter stehst. Ich bin gar nicht wirklich hier, ist ein Zitat aus einem unserer Songs. All die alten Grundlagen wie Gott, Religion, Kirche, Staat und Schule existieren zwar noch, stellen aber nicht mehr den Wert dar, den sie mal hatten. In vielen westlichen Kulturen ist das mittlerweile so und Neuseeland macht da auch keine Ausnahme. Es ist kein Paradies, es gibt halt auch eine Menge Probleme. So in New Zealand it's the same as everywhere else in the Western world. It's not a paradise, you know. It has beautiful scenery, but it also has, you know, all the usual sort of problems. I think people are afraid and unsettled all over the world. And I don't think that the things that we rely on to give us comfort are often quite shallow. Ich glaube, auf der ganzen Welt sind die Menschen unsicher und ängstlich. All das, auf was wir uns verlassen und was uns Behaglichkeit verspricht, erscheint mir ziemlich hohl. Die ganze Unterhaltungsindustrie, von der wir ja auch Teil sind, ist gigantisch geworden. Aber es stellt den Menschen nicht wirklich zufrieden. Auch wenn die Globalisierung immer mehr fortschreitet, heißt das nicht, dass du deswegen jetzt deinen Nachbarn besser kennst oder ein besseres Gemeinschaftsgefühl entwickelst. A more global world doesn't necessarily mean that you know your neighbor any better or you've got a bigger sense, better sense of community and that's universal. In dem Song Anything Can Happen bringt Neil Finn seine Philosophie des Augenblicks zum Ausdruck. In einer Welt, in der alles planbar erscheint, ist es oft der Zufall, der den Lauf der Dinge ändern kann. It's just a sense of celebration of the unexpected, really. Der Song ist eine Hymne auf das Unvorhersehbare. Es ist eine Erinnerung daran, dass jederzeit ein kleines Wunder geschehen kann. Ich habe oft darüber nachgedacht, was jemanden wohl zum Selbstmord verleitet. Ich glaube, ohne glücklicherweise so zu fühlen, es ist aufzuhören, an das Unvorhersehbare zu glauben. Thankfully, I've never been depressed enough. Is that I could never stand to find out what might happen next, to miss what might happen next. There's always the possibility of redemption around the corner. Das Album der Finn Brothers klingt gerade im digitalen Zeitalter organisch. Obwohl sich die Brüder auch neuen Aufnahmetechniken nicht verschließen, sind sie dennoch Puristen, was ihren Sound und ihre Instrumente angeht. Auf ihrem Album gibt es echte Streicher zu hören, da jault mal eine Slide-Gitar, echte Pianos und akustische Gitarren sorgen für wohlige Atmosphäre. Working with wood and string, mit Holz und Saiten arbeiten, das ist die Devise der beiden. Kein Wunder, dass die beiden nicht gerade zu Freunden der computerbasierten Musikproduktion gehören. We probably have used it to some degree too, but a lot of people think when they do a rhythm track for a song that if they get 8 bars sounding. Wir arbeiten auch mit Harddisk Recording, aber nicht so stupide wie bei den meisten Bands. Da spielt der Schlagzeuger 8 Takte ein und wenn die gut sind, dann werden die bis zum Ende wiederholt. So werden dann auch die anderen Instrumente aufgenommen. Ich finde, ein Musikstück sollte wie eine Reise sein. Du solltest hören, dass der Typ auf der CD am Ende ein wenig aufgeregter und schneller spielt. All das macht gute Musik aus. And the guy, you should be able to hear the guy getting a little more excited near the end or, you know, speeding up a little bit. All those things make attractive music, I think. I can never forget the day we said goodbye. Holding your hands around. Die beiden Finn-Brüder verbinden Erinnerungen an unzählige Konzerte und Tourneen in vielen Konzerthallen dieser Welt. Obwohl Neil Finn gern auf der Bühne steht und weiß, wie er sein Publikum begeistern kann, ist er nicht unbedingt das, was man reisefreudig nennen kann. Fragt man den Familienmensch nach besonderen Ereignissen, an die er sich innerhalb jahrelanger Tourerei erinnert, so wiegelt er ab. Es sind nicht die Orte, an denen er spielt, sondern die Menschen wichtig, die dabei sind. The greatest times on tour is when the community that exists on the tour, which includes the band and the crew. Am meisten mag ich, wenn die ganze Tourmannschaft, also die Band, die Crew und wenn es gut läuft, dein Koch und extra Helfer, alle das Gefühl einer großen Familie aufkommen lassen. Dann fühle ich mich am wohlsten. Wenn alle freundlich zueinander sind und durch die Welt wie in einer wohligen Blase reisen, das ist für mich das Schönste auf Tour, sagt Neil Finn. You're moving on through the world in a transitory way. It's a transitional thing that I really like. Looking out a window, but you've got your good friends and your traveling companions. And you're in a little bubble, and I think that's what I like about it. Yeah, let's do one more. Gott ist eine Frau, doch wir wissen nicht, wer der Vater ist. Eine Textzeile aus dem gerade gehörten Song All God's Children, typisch für Neil Finn, der sich im Laufe des Alters immer mehr als Grübler entpuppt. It was the first line I got for the song, and sometimes you just have to go with what you're given, so I didn't really consciously. Das war das Erste, was mir zu dem Song eingefallen ist, und manchmal sollte man dabei bleiben. Die Idee dahinter ist, dass die Führer all dieser Religionen, die um die Vorherrschaft kämpfen, alle männlich sind, was auch ganz gut zu den meisten Staatsformen passt. Ich finde die Vorstellung interessant, dass Gott ein weibliches Wesen ist. Man spricht ja auch von Mutter Erde. Es ist typisch männlich, um die Macht zu kämpfen. Es gibt noch andere Aspekte in diesem Song, der vor allem nichts erklären will, sondern eher eine Beobachtung darstellt. It's just the blokes battling out for the power, you know, the guys. But on the other hand, it is definitely in about from that issue, but in a way, there's a lot of other things in that song. It's not an attempt to explain or preach about that. It's just an observation. Die Finn Brothers haben ein schon fast altmodisches Album eingespielt und erinnern mit ihren melodieverliebten Gesangsarrangements und ihrer meist akustischen Instrumentierung an eine Musik jenseits der Schnelllebigkeit. Was heute aktuelle Gruppen wie zum Beispiel Kings of Convenience wiederentdecken, ist das, woran die Finn Brothers schon lange arbeiten. Zeitlose, sparsam arrangierte Songs, die eher mit Harmoniereichtum glänzen als mit elektronischer Effekthascherei. Doch Neil Finns Glauben an gute Musik reicht weiter, viel weiter. I think music has got value and continues to in the sense that it can. Ich glaube, dass Musik Wert hat, sagt Neil Finn. Musik kann die Menschen inspirieren und ihnen in einer dunklen Stunde Kraft geben oder ihre Entscheidungen positiv beeinflussen. Es gibt keinen direkten Pfad oder Richtung, aber ich glaube an die positive und stärkende Wirkung von Musik. I think I have faith that the music does have do some good. The edible flowers taste. taste the edible flowers scattered in the salad days. Who owns that space? Das war Rock etc. mit einer Sendung über die Gebrüder Neil und Tim Finn aus Neuseeland von Thomas Elbern.